nación, la nación es la acción, la nación. Kein Werkstück, kein Fluchtweg, gerade losgefangen und schon durchgegangen. Wohnungshölle, Menschenfalle, Tomatenstadt, Kinderkram. Kein Wellsinnen, keinen Drillen, Leben meist die Lüge, tot die Alternative. EDV, verfassungstreu, Datenschutz, man darf damit keinen Namen, nur noch Zahlen. Menschen sind nicht mehr gefragt in diesem sozialen Tag. Es geht auch nicht zurück. Es geht nicht mehr weiter. Es geht auch nicht zurück. Es geht nicht mehr weiter. Es geht auch nicht zurück. Es geht nicht mehr weiter. Es geht auch nicht zurück.